pas celui de Satan. Diesen rein, also zusammengehört alles und tollen Schlüssel gegeben. Jetzt natürlich befreien und dann eine gewisse Befreiung. Aber das war wirklich eine starke Zeit. Das kann man vorstellen, ja. Das kann man noch vorstellen. Ja, der bis falsche Dienstag, der finde ich keinen Stopps mehr jetzt auf. Hast du Vertrag gemacht? Wir haben mit weiter. Ja, der darf ich nicht sagen, es ist ein Dubs-Zicker. Ja, ja. Ja, ja, sie haben es doch gut gemacht. Was ist diese Ortskrankenschwester? Ja, und du merkst, die hat sofort Haut. Ganz schlecht Haut gekriegt, aber nicht. Ach so, wenn man schnappt. Ja, ja. Ja, was ist, ja, ich trinke ab und zu, dann trinke ich ab und zu, dann trinke ich Nusse, und dieses und jenes, und dieses und jenes und dieses und jenes. Das wirkt sich sofort bei mir. Ich brauche gar keinen Doktor nicht. Ja. Weiß ich sofort? Ja. Weiß ich sofort? Sag auch nicht. Ja. Wenn er selber nichts trinkt, war eine ganz schöne Haut. Wirklich, und das war sehr selber, ja. Weiß ich selber, brauche ich gar keinen Doktor. Ja. Kriegst du einen Ausschlag? Ja. Ja, ja, der Schnupf treibt da aus. Es ist wie bei mir, weil die, aber austreiben wird so viel, es pflanzen auch. Weißt du? Ja, weißt du, weil ich war so schwer verliebt, der ist das da. Um halb zwölf ist nur Wissen. Ja. Und mit dem hast du um halb zwölf ausgemacht. Ah. Da kommt der aus der Zeitung mal 11 sowas. Ja, weiß ich.